gerade, die anderen zu stressen und hat uns dabei anscheinend glatt vergessen. Ist kein Wunder, denn das beruht auf Gegenseitigkeit. Du und ich hier und sonst nichts weit und breit. Kennt ihr den Moment, in dem man denkt, was für eine tolle Zeit kriegt man da grad geschenkt? So wie es ist, könnte es bleiben. Ich lass mich einfach treiben, denn es ist gut so. Wir schauen nicht nach vorn und nicht zurück. Sowas nennt man dann wohl Glück. Ich bin absolut froh um diesen einen Augenblick. Tag auf dieser Sommerwiese und doch besonders, ich spür, wie ich ihn voll genieße, hier mit dir, so nah und so vertraut. Wär ich jetzt Faust, hätt ich die Wette versaut. Kennt ihr den Moment, in dem man meint, dass, egal was kommt, die Sonne weiter scheint? So wie es ist, könnte es bleiben. Ich lass mich einfach treiben, denn es ist gut so. Wir schauen nicht nach vorn und nicht zurück. Sowas nennt man dann wohl Glück. Ich bin absolut froh um diesen einen Augenblick. Auch mal fehlen kann, doch klar ist, er kehrt wieder dann und wann. So wie es ist, könnte es bleiben. Ich lass mich einfach treiben, denn es ist gut so.